Das ist doch unglaublich. Also der sagt, wir sind aus der Krise raus. Ja? Und Inflation geht rauf, Arbeitslosigkeit geht weiter, die Hypotheken gehen wieder rauf. Noch mehr Leute werden auf der Straße sitzen, nicht nur der Arbeit verlieren. Vielleicht wird da eine Superwolf-Rasse entstehen. Wer weiß, eine Werwolf-Rasse. Die Tschernobylsche Werwolf-Rasse. 1, 2, 3, 4, 5. Niemandsland. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Podcast www.niemandsland.contrabanda.org. Niemandsland, Niemandsland. Sexy macht jetzt. Dauerten wir unendlich, so wandelte sich alles. Da wir aber endlich sind, bleibt vieles beim Alten. Si duráramos eternamente, si duráramos eternamente, todo cambiaría. Pero como somos mortales, muchas cosas quedan iguales. Bertolt Brecht. Bienvenidas y bienvenidos. Willkommen zu unserem heutigen Niemandsland. Es ist mal wieder Samstag, 30. April 2011. Kopf im Sand und du mit diesem bleiernen Gewicht und du auf dem dünnsten Ast und du wie ein ungebetener Gast in diesem faden Halbmondlicht. Was machst du nun in diesem Stand? Was machst du nun in dieser Stadt? Wir springen heute mal einfach ins Wasser. Guten Morgen, Werner. Ich mache hier keinen Mikrotest, sondern lass dich gleich ans Mikro ran. Mal gucken, ob das auf den ersten Anhieb funktioniert. Ich glaube schon. Guten Morgen. Ich freue mich, dass alle wieder da sind und zuhören. Besonders, dass du da bist, Dedi. Ja, alle ich. Nee, ich hatte schon... Alle ich. Ich bin ja der Direktor, der Zensor, der Techniker, der Programmleiter, ich der Sprecher. Ich hatte schon befürchtet, dass du in London bist, weil du die Hochzeit nicht versäumen musst. Ja, ich habe mit Gaddafi gerade gesprochen. Der wollte die Hochzeit ja bombardieren lassen. Weil sie haben ja seinen Palast auch bombardiert, die Engländer. Die Windsors, das Windsor House. Und da hat Gaddafi vorgeschlagen, auch diese ganze Hochzeit zu bombardieren und die alle in die Luft zu jagen. Hat er nicht gemacht, ist ein lieber Mensch, der ist menschlicher als die. Also insofern denke ich mir, doch Hut ab vor diesem bösen Diktator. Er hätte ja auch bombardieren lassen können. Ich meine, er hat es nicht gemacht. Ja, du warst da, ne? Erzähl mal, was trugen denn die für Unterwäsche, die Damen aus der Oberschicht, die Milliardärinnen? Also ich hätte viele Möglichkeiten gehabt, das rauszufinden, aber natürlich Gentleman, der ich bin, habe ich drauf verzichtet. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Das ist auch gut so. Ja, es ist viel geschehen in dieser Woche. Es gab Reaktorabschaltungen in den USA. Es gab die 25 Jahre Tschernobyl. Die haben wir letzte Woche im Niemandsland hier auf unsere Art begangen. Und es gibt heute jede Menge Musik, wie immer auf dem Programm. Es gibt ein paar kulturelle Sachen, es gibt die aktuellen Arbeitslosenstatistiken und vieles, vieles, vieles mehr. Doch zuerst würde ich sagen, machen wir einen mächtigen Sprung zurück in die Zeit. Springen wir einmal zurück in die goldenen 20er Jahre. Die großen Uferschlager stehen heute unter anderem auch auf dem Programm. Wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf's ankommt, weiß er, was er tut, weiß er, was er tut. Und will er probieren, dein Herz zu verführen, weiß er, was er tut, weiß er, was er tut. Schließlich möchte jede Frau, dass einer käme, der sie ohne Zögern in die Arme nehme. Wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf's ankommt, weiß er, was er tut, weiß er, was er tut. Manche Menschen gehen an ihrem Glück vorbei, gerade dann finden sie nicht das rechte Wort. Schleichen wie die Katze um den heißen Brei, bis zum Schluss einer kommt und nimmt's ihnen fort. Will man das Glück erlangen, darf man nicht schüchtern sein. Und hast du's endlich gefangen, sperrst du's am sichersten ein. Thank you. schließlich möchte jede Frau, dass einer käme, der sie ohne Zögern in die Arme nehme. Wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf's ankommt, muss er wissen, was er tut, muss er wissen, was er tut. Muss er wirklich wissen, was er tut, sonst kann man ihm nicht helfen. Ja, das war Herr Willi Fritsch, ein alter Uferschlager. Willi Fritsch. Übrigens mit dem Orchester Burt Bacharach. Burt Bacharach. Deutschland wird demnächst noch einmal, es gibt ja immer gradmäßige Schübe, das kommt ja alles in Schüben und es geht alles so nach und nach. Deutschland wird Billiglohnland, noch einmal, Niedriglohnland Deutschland. Das heißt, kurioserweise auch oder ironischerweise, ab dem 1. Mai 2011, das ist wie eine Verhöhnung des Festtages der Arbeiter, soll Deutschland geöffnet werden für den Elends- und Billiglohnstrich, so würde ich das gerne nennen, denn es ist nichts anderes als ein Strich, wo die Menschen aus Ostdeutschland importiert werden, arme, verzweifelte Leute, die werden rübergekarrt mit VW-Bussen, mit Kleinlastern, mit Lieferwagen, werden in Kellerverschläge gesperrt und können dann für 2 Euro pro Stunde 10 Stunden am Tag schuften. Aus Osteuropa, ne? Aus Osteuropa. Hatte ich Ostdeutschland gesagt? Ja, ja. Das, das war ein bisschen schlecht formuliert. Ich meine Osteuropa, Bulgarien und Rumänien stehen auf dem Programm. Ich würde sagen, zum Anregen dieser Debatte hören wir uns einmal einen Bericht an. Und dann aus Report übrigens, aus dem ersten deutschen Fernsehen. Sehr interessant, was Sie da erzählen. Und danach geben wir unsere Kommentare dazu ab. Guten Abend und herzlich willkommen zu Report München. Immense Veränderungen kommen auf den deutschen Arbeitsmarkt zu. Tausende deutsche Zeitarbeiter werden wohl bald nicht mehr gebraucht werden. Der 1. Mai 2011 wird der Stichtag dafür sein. Ab dann haben fast alle EU-Beitrittsstaaten unbeschränkten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Und während sich die schwarz-gelbe Regierung mal wieder nicht einig ist, bereiten sich osteuropäische Arbeitsvermittler darauf vor, einen Teil des deutschen Arbeitsmarktes zu übernehmen. Recherchen von Marie von Mallinckrodt. Sonntagabend, 19 Uhr. Ein Busbahnhof in Polen zwischen Krakau und Breslau. Hier steigen einige Arbeiter um. Je nach Stadt, Aachen, Berlin, Hamburg oder München. Ich arbeite im Baugewerbe schon seit Jahren. Ich habe eine eigene Firma in Wuppertal. Er will uns keine Auskunft geben, wie viele hier. Die meisten dürfen nur kurzfristig und nur in bestimmten Branchen in Deutschland arbeiten. Das wird sich in ein paar Monaten ändern. Ab Mai steht der deutsche Arbeitsmarkt für 8 osteuropäische Länder offen. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit beginnt. Auf der anderen Seite der Grenze treibt genau das viele Zeitarbeitunternehmer um. Norbert Fuhrmann hat die Initiative Qualitätssiegel Zeitarbeit gegründet. Er beobachtet und kritisiert die zunehmende Profitgier in seiner eigenen Branche mit großer Sorge. Wenn jetzt die Öffnung kommt, ab dem 1.5.2011, dann haben wir es natürlich auch mit ganz niedrigen Tarifverträgen aus Polen, Tschechien, wo auch immer, zu tun. Ab Mai gelten auch hierzulande polnische Tarifverträge. Ein Einfallstor für Billiganbieter, wenn die Politik nicht handelt. Norbert Fuhrmann hat in diesem Jahr bereits mehrere Einladungen von der polnischen Arbeitgeberkammer bekommen. Sie bietet Beratungen an, wie man auch als deutsche Zeitarbeitsfirma seine Arbeitnehmer aus Polen rekrutieren kann. Gut und günstig. Aus der ersten Einladung, für mich war es schon ersichtlich, sehen konnte, hier wird ein möglicher Drehtüreffekt, deutsche Arbeitnehmer raus, polnische Arbeitnehmer rein, entstehen. Wir fahren nach Polen. Das ist keine Verzerrung, sondern das ist Kunst. Das ist die Gruppe Stahlbau, die Macht der Reichen. Das Album heißt Die Macht der Reichen. Und wir sind beim Thema, die Macht der Reichen. Sie haben die IG so aufgebaut, dass sie nun noch einmal ein Unterproletariat drunter schieben unter die vorhandenen Billiglohnarbeiter in Deutschland. Eine Debatte müsste losgetreten werden, ein Streik müsste eigentlich beginnen, um diese Geschichten, solche Lohndruck, so ein Lohndruckterror eigentlich zu verhindern. Hier in Spanien sieht es auch nicht gut aus. Immer mehr Spanier sind ohne Erwerbsjob. Die neueste Meldung aus Madrid. Kein Ende der Krise. Die Arbeitslosenrate hier in Spanien ist nach Angaben der spanischen Regierung vom Freitag im ersten Quartal auf 21,3% gestiegen. Das ist ein Rekord in der Eurozone und bedeutet eine Steigerung um einen Prozentpunkt gegenüber Ende 2010. Damit sind in dem Land 4,9 Millionen Menschen ohne bezahlten Job. Die Rate ist die höchste seit 1997. Nach Angaben der nationalen Statistikbehörde INE gingen in allen Bereichen der Wirtschaft Stellen verloren. Zugleich stiegen die Verbraucherpreise deutlich an. Das kommt noch dazu. Die Inflationsrate stieg laut INE im April auf 3,8%. Spanien erwartet für 2011 nur ein mageres Wachstum von 1,3%. Und die Bank von Spanien hält sogar diese Zahl für zu optimistisch. Den Angaben vom gestrigen Freitag zufolge ist die Zahl der Haushalte, in denen jedes einzelne Mitglied arbeitslos ist, um 58.000 auf rund 1,4 Millionen gestiegen. Eine sozialistische Regierung. Das ist der spanische Sozialismus. Wie ist die Perspektive, was denkst du, Werner? In Bezug auf Arbeitslosigkeit? Hier. Also fangen wir da vielleicht an bei der Arbeitslosigkeit. Welche Zahlen hattest du genannt jetzt? 21,3%, 4,9 Millionen Menschen. Fast 5 Millionen. Ne? Und es ist gerade mal ein Jahr her, glaube ich, wo von Seiten der Regierung man verlautbart hat, wir glauben nicht, dass die 4-Millionen-Grenze erreicht wird. Ne? Und jetzt sind wir fast bei 5 Millionen. Und so wie es aussieht, geht's gerade so weiter. Ne? Also man hört ja überall wieder von Firmen, die Leute auf die Straße setzen, PC-City, Telefonica, Bambimbo, Yamaha, wandert Nokia ab. Jetzt weltweit wird innerhalb der nächsten 12 Monate 7.000 Leute wieder auf die Straße setzen. Und es ist kein Ende abzusehen. Die Prognosen von der spanischen Zentralbank, Internationaler Währungsfonds sagen das Gleiche. Die sagen das sogar, ja. Und da geht, weil du vorher unseren Regierungschef da genannt hast, Herr Zapatero, und geht er her und sagt, weil jetzt in 3 Wochen hier Wahlen sind, sagt er, ich werde meine Wahlkampagne so führen, zu erklären, wie wir es geschafft haben, aus der Krise rauszukommen. Das ist doch unglaublich. Also der will, der sagt, wir sind aus der Krise raus, ja, und Inflation geht rauf, Arbeitslosigkeit geht weiter, die Hypotheken gehen wieder rauf, noch mehr Leute werden auf der Straße sitzen, nicht nur der Arbeit verlieren, die Morosität bei den Banken geht wieder noch weiter in die Höhe, also wo man hinguckt, nur Scheiße, ja. Und dann sagt er, er will erklären, wie er aus der Krise rausgekommen ist. Ja, das Blöde bei der Geschichte ist, so recht, die Leute haben, die den Zapatero kritisieren, viele davon glauben, dass eben die PP und Herr Rajoy die Lösung sind für das Problem, ja. Und dann wird sich halt wieder einmal mehr wiederholen, was sich, sagen wir, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg in allen Ländern wiederholt hat. die Partei, die ein bisschen linker ist, löst die ab, die ein bisschen rechter ist, und dann nach 4 oder 8 Jahren geht's wieder andersrum, und dann nach weiteren 4 oder 8 oder auch mal 12 Jahren geht's nochmal andersrum, aber im Prinzip funktioniert immer dieses Spiel, ja, warum? Damit sich nichts ändert, ne? Damit soll uns vorgegaukelt werden, wir hätten ja die Möglichkeit, es zu beeinflussen, aber haben wir eben gerade nicht, ne? Weil immer in jedem europäischen Land die beiden großen Parteien die gleiche Politik machen. Ja, gleichzeitig werden natürlich die Finanzmärkte noch weiter geöffnet. Die spanischen Sparkassen werden für Wall Street geöffnet. Das Geld der spanischen Sparer wird praktisch umgewandelt. Das Sparkassenfinanzvermögen der spanischen Rentner, Sparer, Arbeiter, Hausfrauen wird praktisch für die Börse vorbereitet und nach dem neuen Bankengesetz der sozialistischen Regierung dann auch Wall Street ausgeliefert. Das heißt, irgendwo müssen diese Schübe natürlich einmal ein Ende haben. Irgendwo müssen diese Schübe einmal an ihre natürlichen Grenzen prallen. Und diese Grenzen sind leider in diesem Kapitalismus, wie wir das in der Geschichte auch oft gesehen haben, dann Orgien von faschistischer Gewalt und Krieg. Wir wollen hoffen, dass das nicht so weit kommen wird diesmal und dass die Menschen, die arbeitenden Menschen, Maßnahmen ergreifen und fähig sind, Maßnahmen zu ergreifen, um dieses ganze System für ihre Zwecke zu einem lebenswerten System zu machen und zu verändern. Darum geht's. Ja, weil du vorher diese Geschichte da erklärt hast, der Öffnung der Arbeitsmärkte für Leute aus Osteuropa. Die große Gefahr ist eben jetzt die, dass viele Leute, die das natürlich auch schlecht finden, wenn jetzt noch weiter die Lohndrückerei sich verschärft, die das schlecht finden, aber dann eben nicht wollen, nicht können, nicht verstehen, nicht in der Lage sind zu fragen, was steckt dahinter, wer sind die Verantwortlichen für diese Situation, sondern dann einfach ihren Hass gegen die Fremden dann richten, in Ausländerfeindlichkeit, und das wird dann natürlich auch von interessierter Seite wieder geschürt, ja. Und dann haben wir wieder die alte Geschichte. Der Kampf ist dann der Betroffenen, denen es schlechter geht, gegen andere, denen es auch schlecht geht, nämlich die Ausländer. Und statt, dass man sich überlegt, wer unsere Feinde sind. Es geht ja schon sehr lange so, seit Jahrzehnten eigentlich, dass die Billigkräfte importiert werden. Hier in Spanien war das ja auch, mit den ganzen Modernisierungsschüben, den sogenannten. Als hier in Barcelona zum Beispiel das Olympische Dorf gebaut wurde, war natürlich die Hauptmasse der Arbeiter, der Bauarbeiter, waren Ausländer. Die wurden importiert und es war wie in Deutschland damals. Sie wollten Arbeitskräfte, aber es kamen Menschen. Viele sind natürlich dann auch geblieben. Schachteln stehen und gehen. Mit freier linker weiß das nicht. Zwinker, zwinker, taumelt sie, baumelt sie, taumelt sie. Arbeiten aber heißt unternehmen. Etwas anderes zu denken, als man zuvor dachte. Arbeiten aber heißt unternehmen. Etwas anderes zu denken, als man zuvor dachte. Vor dem Portal im Pförtner Rauch, die Bosse auch, Schlitten kippen in die Gosse. Sie stellt sich kühl nur im Kostüm und im Parfüm bis auf die Haut. Der Knall, der Ruck, der Druck, was nach wie galt, suchst du denn mit in dir? Spürst du nicht gern, brennt dein Konzern und explodiert, nur weil dich friert, nur weil dich friert. Arbeiten aber heißt unternehmen. Etwas anderes zu denken, als man zuvor dachte. Arbeiten aber heißt unternehmen. Etwas anderes zu denken, als man zuvor dachte. Die Gruppe Erdmöbel. Erinnerst du dich, was ein Erdmöbel ist? Irgendwann werden wir da alle vielleicht mal landen. In einem Erdmöbel, in einem Sarg. Sicher. DDR-Wort. DDR-Begriff. Wie Krusta zum Beispiel. Das war eine Pizza. Und das Erdmöbel, der Sarg. Jo, wir sind beim Thema Arbeiterklasse. Heute, es gibt hier gerade eine Meldung aus der Türkei. Tränengas gegen Arbeiter. Ein Streikcamp in Samsun wurde soeben gewaltsam aufgelöst. Neoliberale Offensive der Regierung stößt auf eine zersplitterte Gewerkschaftsbewegung in der Türkei. Mit Wasserwerfern und Tränengas löste die türkische Polizei im April ein Streikcamp Mitte April in der Schwarzmeerstadt Samsun auf. 12 Tage lang hatten Tabakarbeiter mit ihren Familien eine Fabrik besetzt, um gegen die privatisierungsbedingte Entlassung von 110 Kollegen zu demonstrieren. Polizeigewalt gegen protestierende Arbeiter ist zur Normalität unter der seit 2002 regierenden islamisch-konservativen AKP-Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan geworden. Während die Wirtschaft mit kräftigem Wachstum von fast 9%, kräftigem Wachstum fragen wir uns immer für wen, 9% im vergangenen Jahr aus der globalen Krise kam, bleibt die Armut unverändert hoch. Die im Interesse der anatolischen Unternehmer und des internationalen Großkapitals betriebene neoliberale Regierungspolitik setzt auf die Privatisierung von Staatsbetrieben und die Deregulierung des Arbeitsmarktes. Schönes Wort, Deregulierung. Das ist, was wir vorhin auch gerade berichtet haben. Das heißt, wo man im Moment hinschaut, es sieht nicht gut aus für die arbeitenden Menschen. Sie werden überall abgezockt, es wird ihr Lohn gekürzt, ihre Rechte werden beschnitten. Wir fragen uns, was muss denn noch passieren, damit sich endlich mal etwas ändert? Dann haben wir ein anderes Thema, das Greenpeace diese Woche aufs Parkett gebracht hat. Es geht um ein GAU-Horror-Szenario. Der größte anzunehmende Unfall. Berlin. Ein Atomunfall in Deutschland würde Gesellschaft und öffentliche Ordnung in ein beispielloses Chaos stürzen. Trotz aller Krisenplanung. Zu dem Ergebnis kommt Brigitte Behrens. Die ist Geschäftsführerin von Greenpeace Deutschland in einem Beitrag für die deutsche Ausgabe der Zeitschrift Rolling Stone. Zitat Frau Behrens. Seit Fukushima haben alle die Bestätigung, dass alles möglich ist. Und auch das, was man sich nicht vorstellen kann. Das schreibt Behrens und skizziert die Folgen, die ein atomarer Super-GAU in der Nähe einer deutschen Großstadt haben könnte. Zitat. Mindestens 5 Millionen Menschen müssen evakuiert werden. Dies ist in der Kürze der Zeit nicht möglich. Das Wirtschaftssystem würde zusammenbrechen. Der Hamburger Hafen etwa wäre nicht mehr zu nutzen. Womöglich für hunderte von Jahren. Hamburg, eine Geisterstadt wie Pripyat bei Tschernobyl. Auch 25 Jahre nach dem Super-GAU in der Ukraine und 6 Wochen nach Fukushima seien immer noch nicht die nötigen politischen Schlüsse gezogen worden. Eine andere Meldung, die auch großes Aufsehen erregt hat, ist die Abschaltung von 3 Atomkraftwerken in den USA. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ja. Im Zusammenhang mit den Hurricane-Katastrophen vom gestrigen Freitag. mussten also 3 US-Reaktoren abgeschaltet werden. Das heißt also eine neue Gefahrenfront, mit der man bisher vielleicht noch nicht so gerechnet hatte. Hurricanes von dieser Stärke wurden in den USA seit Menschengedenken noch nicht erlebt. Eine ganze Stadt wurde ausgelöscht. Eine 90.000-Personen-Stadt wurde praktisch vom Erdboden wegradiert durch einen Hurrikan. Wenn da irgendwo ein Atomkraftwerk gestanden hätte, wäre das auch wahrscheinlich mit durch die Luft gewirbelt worden. Ein Hurrikan ist sogar bis an New York reingekommen. Er ist nicht selber in die Stadt rein, aber hat doch fürchterliche Verheerungen angerichtet. Was passiert mit unserem Planeten? Wehrt der Planet sich vielleicht selber? Sind das Kräfte, die Gaia, das Planetenwesen, entfaltet, um sich von dieser Plage Menschheit zu befreien, die auf seiner Oberfläche sich so, sagen wir mal, keimartig breit gemacht hat? Eine Science-Fiction-Perspektive. Der Planet als Planet wehrt sich natürlich. Und vielleicht kennt ihr das Lied da von Tonsteine Scherben, macht kaputt, was euch kaputt macht. Also der Planet macht dann die kaputt, die ihn kaputt machen, nämlich die Menschen. Ja, so sieht's ja aus, als ob er sich wehrt. So sieht's aus. Ihr hört Niemandsland. Es ist Samstag, der 1. April. Morgen ist der 1. Mai. Dann rufen wir natürlich auf zum 1. Mai. Bürger, lass das Glotzen sein, komm herunter, reih dich ein. Das werden wir rufen. Das machen wir gleich. Zuerst ein Lied. Bleiben wir bei Erdmöbel. Ich weiß nicht, ob euch die Gruppe gefällt. Ich finde sie klasse. Brasilia, Erdmöbel. Von ihrem Album Krokusse. Ich weiß nicht, ob die gerade blühen, aber es klingt sehr poetisch und die Texte sind natürlich sehr surreal. Man kann da alles Mögliche reininterpretieren. Bleiben wir beim Thema Katastrophen, bleiben wir beim Thema Damoklesschwert. Das Damoklesschwert der Atomreaktoren schwebt wie ein göttliches Strafgericht praktisch über der Menschheit. Wir haben gesehen, in den USA, nach der verheerenden Tornado-Serie, der verheerendsten, man muss das im Superlativ sagen, seit fast 4 Jahrzehnten im Südosten der USA, ist die Zahl der Todesopfer mittlerweile bis zum gestrigen Freitag weiter angestiegen. Mindestens 297 Menschen wurden in 6 US-Staaten in den Tod gerissen, allein 210 davon in Alabama. Hunderte oder womöglich Tausende wurden verletzt. Rettungskräfte suchten am Donnerstag in den Trümmern zerstörter Häuser nach Überlebenden. Die Unwetterfront richtete am Mittwoch hin von Texas bis New York schwere Schäden an. In Alabama waren nach Angaben von Gouverneur Robert Bentley etwa 1 Million Haushalte und Geschäfte ohne Strom. Ein Atomkraftwerk musste vorübergehend mit Dieselgeneratoren betrieben werden, nachdem die externe Stromversorgung zusammengebrochen war. Unterdessen riefen die Gouverneure von Georgia und Mississippi für Teile ihrer Staaten den Notstand aus. Aus Mississippi und Tennessee wurden jeweils 33 Tote gemeldet, 15 Menschen starben in Georgia, 5 in Virginia. Wir hatten uns das Szenario gerade einmal kurz ausgemalt. Was würde passieren, wenn so ein Tornado wirklich in so einen Atomreaktor fahren würde? Der wird ja die Brennstäbe durch die Luft wirbeln und irgendwo wahrscheinlich ins Meer schmeißen. Naja, gut, also so weit glaube ich nicht. Also mindestens nicht direkt, aber was da jetzt eben passiert ist in den USA, dass die Stromzufuhr nicht mehr funktioniert hat. Also genau das Gleiche, was in Fukushima durch den Tsunami passiert ist. Ne? Ja, und in Deutschland... ohne Tornados, ohne Tsunamis haben wir ja einen Punkt, der sowieso ganz wenig oder überhaupt nicht auftaucht in der Presse, diese sogenannte Niedrigstrahlung. Ja? Also auch beim ganz normalen Betrieb vom AKW gibt es immer in der Umgebung diese Niedrigstrahlung, erhöhte Radioaktivität. Ja? Und deshalb hat man auch festgestellt, dass es, wenn man die Umgebung untersucht, dass es dort mehr Leukämiefälle gibt als sonst im Landesdurchschnitt. Also ich glaube, zum ersten Mal hat man das festgestellt schon vor zig Jahren in Sellafield in England. Ja, aber gut, auch nehmen wir an, in Deutschland, wie viel gibt's da Atomkraftwerke? Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber in Deutschland im Moment. So knapp 20, die aktiv sind, ne? Ja, und jedenfalls gehen wir noch mal kurz nach Fukushima. Dort hat ja die Regierung zuerst angeordnet, 10 Kilometer Umkreis um Fukushima raus. Dann waren es 20 Kilometer, dann waren sie kurz davor auf 40 Kilometer das zu erweitern. Und dann hat man es aus irgendwelchen Gründen wieder nicht gemacht. Die US-Amerikaner, die aber bessere Messungen hatten, am Anfang mindestens als die Regierung selber, die haben ihren eigenen Leuten empfohlen, nicht näher heranzugehen als 80 Kilometer an das AKW. Und jetzt in Deutschland, wenn man in Deutschland um die 20, sagen wir, bestehenden AKWs einen 80 Kilometer Radius zeichnen würden innerhalb dieser in der näheren Umgebung dieser AKWs leben 40% der deutschen Bevölkerung. Ja? Also das sollten wir vielleicht auch im Kopf haben. Wir sollten vielleicht auch immer im Kopf haben, die Rechentricks, die Zaubertricks, die angestellt werden mit Strahlenwerten. Die japanische Regierung, das japanische Erziehungsministerium haben die maximale Strahlendosis der Kinder in Schulen und Kindergärten ausgesetzt sein dürfen auf 3,8 Mikrosievert pro Stunde festgesetzt. Eine Neuigkeit. Auf das Jahr hochgerechnet kann sich dies bei 8 Stunden Aufenthalt pro Tag im Freien auf rund 20 Millisievert aufsummieren. Die Höchstdosis für einen deutschen Atomkraftwerksmitarbeiter. Das heißt, was den Kindern zugemutet wird in Japan, ist der Höchstwert für einen deutschen Atomkraftwerksmitarbeiter, also eine erwachsene Person. Das ist viel zu viel, sagt Sean Burney, der als unabhängiger Experte für Greenpeace arbeitet. Kinder sind doch viel strahlenempfindlicher als Erwachsene. Edmund Lengfelder vom Otto-Hug-Strahleninstitut ist empört. Zitat: Man nimmt damit ganz bewusst zusätzliche Krebsfälle bei Kindern in Kauf. Durch den Grenzwert ist die Regierung juristisch aus dem Schneider, moralisch aber nicht. Obwohl 20 Millisievert pro Jahr im unteren Ermessensbereich der Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommission für Strahlenunfälle lägen, sagt Peter Jakob, Leiter des Instituts für Strahlenschutz am Helmholtz-Zentrum München, sei dies das erste Mal, dass er wirklich ein Problem mit einer Maßnahme der japanischen Regierung habe. Zitat: Bei der hohen Strahlenintensivität von Kindern sollte man einen Wert von 20 Millisievert möglichst vermeiden. Viele japanische Eltern hatten gegen die Wiedereröffnung der Schulen in der Krisenregion zum 6. April protestiert. Greenpeace will jetzt die örtlichen Bürger und Umweltinitiativen in ihrem Kampf gegen die Grenzwerte unterstützen. Auch ein offener Brief an Kanzlerin Angela Merkel ist geplant. Nochmal dazu, also wie damit umgegangen wird. Ne? Also wir wissen ja, wie das angefangen hat in Fukushima, war gleich von Anfang an relativ schwer. Und dann haben sie das eingestuft in dieser Skala Nummer 4 oder gleich 5 dann. Ja? Und seither, also seit der ersten Woche nach Fukushima, hat ein Trommelfeuer eingesetzt von Seiten der Regierung, der Atomlobby auf die Bevölkerung, die in der Presse wird es immer und immer und immer wiederholt, Fukushima ist nicht Tschernobyl. Fukushima ist nicht Tschernobyl, weil Tschernobyl ist eingestuft als 7 gewesen. Ne? Und dann haben sie ja waren von einem Tag auf den anderen Fukushima hochgestuft, aber nicht von 5 auf 6, sondern von 5 auch gleich auf 7. Heißt also gleich schwerer Unfall wie in Tschernobyl. Ja, und jetzt ist also alles, was sie uns wochenlang versucht haben, in den Kopf zu hämmern, offensichtlich gewesen, dass es gelogen war. Und jetzt, das kann natürlich dann auch nicht sein, ja. Und was macht man jetzt? Jetzt überlegen sie, diese Skala zu ändern, die geht dann nicht mehr von 1 bis 7, sondern von 1 bis 8. Also wird für Tschernobyl eine neue Stufe geschaffen, die Stufe 8, damit man weiterhin sagen kann, Fukushima ist nicht Tschernobyl. Also solche Probleme haben diese Leute. Die Problemfront nimmt immer weiter zu. Nach den Tornados, nach Fukushima wird jetzt natürlich immer deutlicher, dass Tschernobyl eine gewaltige Erblast ist. Die Erblast dieser Ruine wird noch Jahrtausende die Menschheit beschäftigen. Es ging darum, dass die Weltgemeinschaft letzte Woche versucht hatte, das Geld zusammenzukratzen, um diesen Unglücksreaktor mit einem neuen Mantel zu umgeben. Die alte Schutzschicht aus Beton ist schon brüchig und da strahlt es nur so durch. Ein Konzept dafür, wie die Gefahren langfristig gebannt werden kann, fehlt leider immer noch. Tausende Quadratmeter verseuchten Bodens, das strahlende Sickerwasser, der bröckelnde Sarkophag, all die Irrwege der Vergangenheit und die ständigen Finanzierungslücken standen letzte Woche auf dem Programm. Auf 4 Geberkonferenzen seit 1997 rang die Weltgemeinschaft um die Zukunft des verseuchten Areals. Seit dem 25. Jahrestag der Katastrophe am vergangenen 26. April versammelten sich die Experten erneut in Kiew. Unter dem noch frischen Eindruck des Super-GAU von Japan haben die Europäische Union und die Regierungen von 28 Ländern versprochen, 550 Millionen Euro für den Bau einer neuen Schutzhülle bereitzustellen. 190 Millionen Euro fehlen jedoch noch immer für den neuen Mantel. Er soll den alten Sarkophag überwölben, den die Sowjets 1986 in einer Rekordzeit von 200 Tagen hastig errichtet hatten. Nur notdürftig gelingt es den Technikern bislang, den Zusammenbruch der baufälligen Ruine zu verhindern. Bei einem Einsturz würde erneut eine radioaktive Staubwolke über weite Landstriche wabern. Wird das Geld wirklich helfen, das zu verhindern? Zuvor waren bereits 864 Millionen Euro für den Bau einer neuen Schutzhülle zugesagt worden und ein großer Teil davon ist aufgebraucht. Das deutsche Bundesumweltministerium warnt in einem Papier vor erheblichen Projektrisiken und kritisiert, Achtung, die mangelnde Transparenz bei der Mittelverwendung der weißrussischen Behörden. Dass da natürlich auch Millionen in private Taschen versickern und wahrscheinlich für irgendwelche Schweinereien ausgegeben werden, kann man sich schon so auf die Fahnen schreiben, das ist klar. Vor allem aber fehlt es an einem Konzept dafür, wie das noch viele Jahrtausende strahlende Erbe langfristig beseitigt werden soll. Weit sind die Arbeiten am neuen Sarkophag noch nicht gediehen. Überwachungskameras und 3 Reihen Stacheldraht sichern die Baustelle. Aus Angst vor Terroranschlägen, wie Projektmanager Viktor Salisetsky erklärt, seien jegliches Fotografieren und Filmen verboten. 500 Mitarbeiter des internationalen Konsortiums Novarka sind derzeit damit beschäftigt, den Boden für den geplanten Hallenbau zu bereiten. Männer im weißen Overall rammen einen der 396 Pfeiler rund 25 Meter tief in den verseuchten Boden als Fundament für die gewaltige Konstruktion. Die neue halbrunde Hülle soll 150 Meter hoch, 150 Meter lang und 257,5 Meter breit werden. Ein Hangar groß genug, Hamburgs Hauptbahnhof viermal darin zu beherbergen. 18.000 Tonnen Stahl verbauen Salisetskys Männer allein in dem Rahmen mehr als beim Eiffelturm in Paris. Die Baustelle liegt mehrere hundert Meter vom Unfallreaktor entfernt, um die Arbeiter vor der Strahlung zu schützen. Im Herbst 2015, so die Hoffnung des Projektmanagers, könne der Sarkophag fertig sein, 10 Jahre später als ursprünglich geplant. Auf Spezialschienen, und das sieht wirklich beeindruckend aus, ich habe hier die Grafik, da sieht man wirklich eine gewaltige Konstruktion. Auf Spezialschienen wird dann die fertige Halle hunderte von Metern weit bewegt und praktisch über diesen Unglücksreaktor drüber geschoben. Und jetzt kommt noch eine ernüchternde Meldung. Das Ganze wird aber leider nur ungefähr 100 Jahre Bestand haben. Nach 100 Jahren muss man wieder ein neues Ding bauen. Der ist dann noch teurer. Ja, überleg mal die Kosten. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast. Wie viel haben sie zusammengekratzt und wie viel fehlt noch? 190 Millionen oder so? Ja, die fehlen, Zahlen im Spiegel, da werden verschiedene Zahlen gehandelt. Die Zahlen aus der Spiegelausgabe von dieser Woche, die nennen... Also mir 500, warte, ich sag's mal. 550 soll's kosten. Hm? 550 Millionen und es fehlen noch 190. Genau. Ich habe aber schon andere Zahlen gelesen. Ich habe schon an die 900 und an die 1,2 Milliarden Zahlen gelesen in der spanischen Presse. Aha. Das heißt, die Frage ist immer, was wird da alles reingerechnet? Ja. Und was versickert da oder ist schon versickert an diesen Geldern? Oder kommt sowieso nicht so genau drauf an. Ne? Außerdem, jetzt wird's 10 Jahre länger dauern als geplant, aber nicht nur wegen der finanziellen Probleme. Ne? Übrigens, ich hätte eine Idee. Ne? Dann fehlen also im Moment noch 190 Millionen. Wie können wir die schnell zusammenkriegen? Da könnte zum Beispiel... Deutsche Bank, Ackermann. Nee, Madrid sollte den Ronaldo verkaufen, dann haben sie schon die Hälfte davon. Ne? Ah nee, vielleicht ist es besser, wenn der bei Madrid bleibt, dann gewinnen die nicht so oft. Ja, oder hier, 190 Millionen fehlen und wer hat im Moment ausgegeben 155 Millionen? Also mehr als 3/4 davon, ein Mann aus der Ukraine. Da schau her, da ist doch Tschernobyl. Ne? Und wofür hat er seine 155 Millionen aufgegeben? Für ein Großbordell. Noch nicht mal. Noch nicht mal. Für eine kleine, aber feine, bueno, so klein auch nicht, feine Wohnung. Die teuerste Wohnung in London, die jemals vermietet wurde. Ne? 155 Millionen gekauft wurde, Entschuldigung. Ne? Also da weiteres Beispiel dafür. Ne? Privater Reichtum, Eigentum ist die heilige Kuh und öffentliche Armut. Ne? Daran sehen wir auch, wie weit das Bewusstsein auf diesem Planeten vorangeschritten ist. Es geht immer wieder an die Nullgrenze und es werden immer wieder die Interessen eines einzelnen, jetzt lebenden Menschen vor die Interessen einer die nächsten Jahrtausende leben müssenden Menschheit vorgestellt. Das heißt, eine einzelne Person, die jetzt Milliarden besitzt, die sich bereichert hat, ungerecht, ist wichtiger als wahrscheinlich viele, viele, viele Millionen und Generationen von Menschen, die die nächsten Jahrtausende auf diesem Planeten leben müssen. Wenn man sich diese Proportion einmal vor Augen hält, dann möchte man wirklich verzweifelt ausrufen, bitte, dann ist dieser Planet es vielleicht auch nicht wert. Vielleicht. Jedenfalls, Tschernobyl wird den Menschen noch lange, lange, lange auf dem Herzen und als Strahlenkrebs wahrscheinlich auch in den Organen liegen. Das ist leider so und das wird wahrscheinlich nicht geändert werden können. Zumindest nicht von dieser Generation jetzt. Tschernobyl. Tschernobyl. Noch ein Problem. Niemand weiß genau, was in diesen Reaktoren von Tschernobyl eigentlich passiert. Nur 40% des Reaktorinneren sind erkundet. Wie tief hat sich die nukleare Lava durch die Betonfundamente gefressen? Wie groß ist die Gefahr für das Grundwasser wirklich? Niemand kennt die Antworten. Niemand weiß wirklich, was in diesen Atomreaktoren passiert ist. Ein weiteres Problem, so schreibt der Spiegel, sind die Brennstäbe aus den intakt gebliebenen Tschernobyl-Meilern 1 bis 3. Seit Jahren lagern rund 20.000 strahlende Brennelemente in provisorischen Wasserbecken. Die Atomexperten von Greenpeace Russland fürchten, dass von diesen Nasslagern inzwischen größere Gefahr ausgeht als von der Reaktorruine selbst. Mahlzeit. Also der erste Sarkophag in Tschernobyl wurde dann 1986 drüber gesetzt, nachdem es keine andere Möglichkeit mehr gab. Und der war geplant für 25 Jahre. Die sind jetzt genau um diese 25 Jahre. Und was schon stellenweise stattgefunden hat, dass jetzt Risse da auftauchen in dem jetzigen Sarkophag. So kam die Idee auf, da jetzt noch einen super Sarkophag draufzusetzen, der aber, wie du gerade gesagt hast, 120 Jahre oder so auch nur dauern kann. Ja, und dann wird dann ein super, super Sarkophag draufgesetzt werden. Das wird dann sein im Jahr 3020 oder 3030. Aber wahrscheinlich wird man das dann nicht mehr Sarkophag nennen, sondern, weil es bis dahin wahrscheinlich in Frankreich dann einen Atomunfall gegeben hat, das wird man dann wahrscheinlich Sarkozy nennen und nicht mehr Sarkophag. Oder Sarkophagosi. Sarkophagosi. Die Probleme sind eigentlich unendlich. Man möchte heulen, man möchte aufheulen. Es tauchen immer neue Sachen vor Augen auf. Ungelöst bleibt einstweilen auch wir reden immer noch von Tschernobyl, die Wasserfrage. 300.000 Liter radioaktiv verseuchtes Wasser müssen jeden Monat aus der Anlage gepumpt werden. Wohin mit diesem Wasser? Zum Teil sind es Niederschläge, die durch Risse und Löcher in den Sarkophag eindringen. Kleiner Spaß, in den Sarkophag eindringen. Zum Teil ist es Grundwasser, dessen Spiegel durch das 22 Quadratkilometer große Kühlwasserreservoir künstlich erhöht ist. Das klingt also wirklich alles sehr, sehr hässlich. Noch eine Gefahr. Es gibt noch ein paar hundert sehr, sehr, sehr alte Menschen, die in der Todeszone von Tschernobyl leben. 70, 80, 90-jährige Menschen. Und die Touristen, die die Ruine besuchen, da werden nämlich von der weißrussischen Regierung Tourifahrten organisiert, nach dem Motto: Wie aufregend, wir besichtigen die Todesruine von Tschernobyl. Den Menschen wird gesagt, der Führer der Tschernobyl-Touristen sagte den Menschen, sie sollen sich nicht von der Gruppe entfernen. Warum? Was denkst du? Nicht wegen der Strahlen, sondern wegen der Raubtiere. Da haben sich nämlich mittlerweile wieder Wölfe und Bären breit gemacht und haben sich auf eine spektakuläre Art vermehrt. In der Todeszone. Wölfe und Bären. Und verstrahlte. Verstrahlte. Ja, und man rechnet natürlich auch, man kann natürlich mit Mutationen rechnen. Wahrscheinlich wird es da mutierte Bären und Wölfe geben. Vielleicht wird da eine Superwolf-Rasse entstehen. Wer weiß, eine Werwolf-Rasse. Die Tschernobylsche Werwolf-Rasse. Genau wie Pintanza Contrabanda 90.4 FM del Dial de Barcelona. Los allen Streben, so viel Arbeit, so viel Schweiß, viele schöne leere Worte, davon wurdest du die Stadt. Die Erträge deiner Arbeit nahmen an, was deiner Stadt. Wenn ihr Loser, wenn ihr Mann, wenn ihr Loser, wenn ihr Mann. Heute fährst du große Wagen an der Seite schöner Frau, doch die Angst aus alten Tagen drückt dich wie ein schwerer Traum. Niemals wieder ein Verlierer, niemals wieder ehrlich sein. Radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 30. April 2011. Der Tag vor dem 1. Mai. Die Katastrophen und vermischten Meldungen aus dem heutigen Niemandsland. Die erste Meldung kommt aus Berlin. Mehr als 100.000 Menschen haben zu Ostern in ganz Deutschland gegen Militäreinsätze und Atomkraft demonstriert. Die traditionellen Ostermärsche für Frieden und Abrüstung waren 25 Jahre nach Tschernobyl vor allem von der aktuellen Diskussion um die Atomenergie angesichts der Katastrophe im Kernkraftwerk Fukushima nach dem Tsunami geprägt. Auch in Tokio gingen knapp 1.000 Menschen am Ostermontag auf die Straße. Achtung! In Tokio knapp 1.000 Menschen, eine 16-Millionen-Stadt. Angesichts der Tatsache, dass im wunderschönen Landstrich an der Küste von Fukushima für tausende Jahre das Leben für Menschen unbewohnbar ist, ist es rätselhaft, dass nur knapp 1.000 Menschen in Japan gegen Atomkraft demonstriert haben. Soziologisch betrachtet könnte man sagen, das Immunsystem der Bevölkerung ist wahrscheinlich kaputt. Das natürliche Überlebenssystem, der Überlebenstrieb, ist wahrscheinlich so geschwächt, dass die Menschen noch nicht mal gegen ihren Strahlentod demonstrieren. Man sah Bilder aus Tokio, ich war vorhin im Internet, die Leute strömen in die Einkaufszentren in Tokio und versuchen im Konsumrausch das Entsetzen zu ertränken oder beziehungsweise zu ersticken. Armes Japan. Wir hatten vorhin schon eingangs kurz erwähnt, Fukushima hat der Welt erneut gezeigt, wie unsicher Atomkraftwerke sind. Vor allem die Uraltmeiler in Deutschland sind gefährlich. Was bei einem Super-GAU im hessischen Atomreaktor Biblis passieren würde, können Sie in der aktuellen Ausgabe des Greenpeace-Magazins nachlesen, mit extra Poster aller deutschen Miner. Das heißt, Leute, kauft euch dieses Greenpeace-Magazin. Im Kernkraftwerk Biblis hat sich ein Störfall ereignet. So könnte die erste Durchsage im Radio lauten, falls es in dem hessischen Atomkraftwerk zu einer Reaktorkatastrophe kommen sollte. Die Menschen sind dann aufgefordert, das Haus nicht zu verlassen und auf weitere Durchsagen zu achten. Und das ist alles. Das ist alles. Eine Radiodurchsage ist das berühmte Schutzprogramm der Regierung bzw. der Atomkraftbehörden gegen eine Atomkatastrophe. Toll. Wie das Greenpeace-Magazin in seiner neuen Ausgabe berichtet, hängt der weitere Verlauf der Katastrophenschutzmaßnahmen stark davon ab, wie schwer der Unfall ist. Denn auf viele Szenarien sind die Behörden überhaupt nicht vorbereitet. Rast beispielsweise ein Verkehrsflugzeug in die Reaktorkuppel und werden binnen kürzester Zeit große Mengen Radioaktivität freigesetzt, müssen die Beamten wohl improvisieren. Was bei einem GAU in Biblis passieren könnte und was für den Ernstfall vorgesehen ist, das kann man im Greenpeace-Magazin nachlesen. Professoren für den Ausstieg. Die deutsche Bildungselite dringt auf den Atomausstieg. Mehr als 1200 Universitätslehrer haben ein Memorandum für das Ende der nuklearen Ära in Deutschland unterschrieben. Die Botschaft ist unmissverständlich. Zitat: Der Betrieb der Kernkraftwerke ist schnellstmöglichst einzustellen und ordnungsgemäß und sicher zu beenden. Zitat: Die Wissenschaft ist gegen Atomkraft. Das will Wolf Schluchter von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus der Bundesregierung zu verstehen geben. Der Professor vom Lehrstuhl für sozialwissenschaftliche Umweltfragen verfasste eine Stellungnahme zur Atomenergie und rief Kollegen zur Unterschrift auf. Die Wissenschaftler fordern einen schnellen Ausstieg aus der Kernenergie und vermehrte Anstrengungen, das Problem der Entsorgung zu lösen. Nach der bereits zweiten epochalen Katastrophe innerhalb eines Vierteljahrhunderts und angesichts des wachsenden Entsorgungsproblems sei die Kernenergie mit gesamtgesellschaftlich verantwortbaren Argumenten nicht mehr zu rechtfertigen. Zudem sei der Ausstieg in Deutschland viel leichter und schneller machbar, als behauptet werde. Nirgendwo sei er so weit vorbereitet wie hier. 1205 Wissenschaftler stehen mit ihrem Namen hinter dem Aufruf an Bundeskanzlerin Merkel. Ich bin absolut positiv überrascht. Wir haben nicht mit so vielen Unterschriften gerechnet, freut sich Initiator Schluchter. Frau Merkel wird nicht so töricht sein und sagen, was gehen uns die Professoren an? Neben der Kanzlerin haben alle Bundestagsabgeordneten, die Minister und die Mitglieder der Ethikkommission die Stellungnahme per E-Mail bekommen. Das vollständige Memorandum der Wissenschaftler könnt ihr im Internet nachlesen, geht auf die Greenpeace-Seite zu www.greenpeace-magazin.de. Berlin, Thema kriminelle Energie. Die Schauspielerin Ulrike Volkerts ist gegen Atomkraft und bezieht Ökostrom. Dem Greenpeace-Magazin sagte sie, schon vor der Reaktorkatastrophe in Fukushima habe sie die Laufzeitverlängerung der AKWs abgelehnt. Privat hat die Tatortkommissarin den Ausstieg längst vollzogen. Atomstrom kommt ihr nicht mehr ins Haus. Sie bezieht Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Auf die Frage, welche grüne Erfindung sie am stärksten beeindruckt habe, sagt Volkers, die Nutzung von der puren Sonnen- und Wasserkraft. In der neuen Ausgabe des Greenpeace-Magazins verrät die 50-Jährige außerdem, dass sie gerne Rad fährt, beim Einkauf von Lebensmitteln und Textilien auf Herkunft und Qualität achtet und Menschen verehrt, die ihr Leben für Pressefreiheit und Menschenrechte aufs Spiel setzen. Thema Facebook. 50.000 Kommentare in 24 Stunden. Mit dem heutigen Weltrekordversuch will Greenpeace Facebook dazu bringen, künftig auf erneuerbare Energien zu setzen. Allein zwei der riesigen Datenzentren von Facebook verschlingen so viel Energie wie 65.000 US-amerikanische Durchschnittshaushalte. Ich weiß nicht, ob das jemand wusste. Greenpeace fordert das soziale Netzwerk deshalb auf, bis zum Tag der Erde, der war am 22. April, hat aufgefordert, ein kohlenfreies Energiekonzept vorzulegen. Mit dem Weltrekordversuch wollte Greenpeace binnen 24 Stunden 50.000 Facebook-Kommentare für seine Unfriend-Coal-Kampagne sammeln und so dem sozialen Netzwerk die globale Unterstützung für sein Anliegen zeigen. Land, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag, die vermischten Katastrophen und Meldungen. Die katholische Kirche. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend nicht besetzt. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Sündenspeicher zur Verfügung. Die Absolution wird Ihnen per Nachname zugestellt. Bitte beichten Sie jetzt. So, jetzt sag nochmal, Kalus, wie war das? Ein typischer britischer Nachtangriff auf deutsche Schnellzug. Aber die tapferen blauen deutschen Schatterjungs verrollten sie. Der Rest wurde am Boden zerstört. Räder müssen rollen für den Sieg. Ciao. Hat der 1. Mai als Tag der Arbeit noch Bedeutung? Das kann man sich fragen. Die Arbeitgeber glauben das nicht. Gesamtmetallpräsident Kannegläser, so heißt dieser Mensch, unterstellt den Gewerkschaften Schwarzmalerei, denn ihre Forderungen seien längst umgesetzt. Das berichtet der Spiegel auf seiner Internetseite. Ja, die Gewerkschaften malen schwarz. Es geht den Leuten doch gut, die haben doch genug zu essen, die sterben doch nicht auf der Straße. Klare Worte. Der Präsident der Bosse des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, ein gewisser Martin Kannegießer, hält also, wie gesagt, den Tag der Arbeit für weite Teile der deutschen Wirtschaft für überholt. In einem Gastbeitrag für das philosophische Intellektuellenmagazin Bild am Sonntag schreibt Kannegießer, die Forderungen nach fairen Löhnen, guter Arbeit und sozialer Sicherheit habe die Metall- und Elektroindustrie längst umgesetzt. Die Löhne sind Weltspitze, die Zahl der Stammarbeitsplätze wächst kräftig, in den meisten Betrieben herrscht Aufbruchsstimmung. Yeah! Kannegießers das Fazit lautet, die Gewerkschaften haben das Thema verfehlt. So blind und realitätsfremd leben also die Bosse in Deutschland. Auf den Tisch, Islamburger, der Spaß für die ganze Familie. Da wünscht man ihm einen explosiven Islamburger als Spaß für ihn und seine ganze Familie. Eine Meldung aus Düsseldorf. In Düsseldorf und Bochum wurden drei mutmaßliche Qaida-Mitglieder festgenommen. Nach Spiegelinformationen standen sie unter internationaler Beobachtung. Auch CIA und Marokkos Geheimdienst hatten das Trio im Visier. Achtung, CIA und der marokkanische Geheimdienst in der Düsseldorfer Innenstadt auf Al-Qaida-Jagd in Deutschland. Globale Jagd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Zusatzzahl 7. Diese Durchsage ist ohne Gewähr. Berlin. Ein heikler Vorstoß. SPD-Fraktionsvize Schäfer fordert ein Burka-Verbot in Deutschland. Der Vollschleier sei ein Symbol der Unterdrückung der Frau. Das sehen immer mehr europäische Länder ähnlich. Nach Frankreich hat auch Belgien ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht. Ganzkörpervermummung soll verboten werden. In Frankreich gilt es schon, Belgien will es ebenfalls. Und auch aus den Reihen der SPD in Deutschland werden erste Rufe nach einem Burka-Verbot laut. Die Burka ist kein religiöses Symbol, sondern ein Symbol der Unterdrückung der Frauen, sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Redaktion ein gewisser Herr Axel Schäfer dem Spiegel Online. Zitat: Mit einer freiheitlichen Demokratie wie unserer ist ein Vollschleier nicht vereinbar. Ich werde das in der SPD zum Thema machen. Jo. Das kommt also regelmäßig aufs Parkett. Die Schleierfrauen sollen aus der Öffentlichkeit verschwinden. In Spanien hatte im Juni 2010 der Senat mit nur 2 Stimmen Mehrheit überraschend einen Antrag der oppositionellen Volkspartei, der PP, angenommen, Burka und Niqab grundsätzlich aus dem Stadtbild zu verbannen. Die sozialistische Regierung muss ein entsprechendes Gesetz ausarbeiten, dazu ist es aber bislang noch nicht gekommen. Soweit ist die Situation hier in Spanien zur Ganzkörpervermummung von Frauen. Und eine Prise Schnupftabak nieder. Nach einer Routinekontrolle in einer Londoner Klinik für künstliche Befruchtung gelangt der Pferdpolz des Herrenmenschen Saatgut in einen geteerten Eimer. Oh. Seine Heiligkeit, Papst, Beutela. Thema 1. Mai. Was ist hier in der Stadt eigentlich los am 1. Mai, Werner? Wir hatten gerade gesagt, die Arbeitgeber sehen den 1. Mai natürlich als etwas, was überflüssig ist, brauchen wir gar nicht. Aber was ist hier? Ja, also was hier ist, ist erstmal das, was sowieso immer ist an jedem 1. Mai. So eine im Zentrum von der Stadt so langweilige Fronleichnamsprozession, wo man halt seine Kilometer runterlatscht und dann die vorgedruckten Plakate wieder einwickelt und nach Hause geht. Also da weiß ich noch nicht mal, wann und wo die sich treffen, die großen Gewerkschaften. Ein bisschen interessantere Gewerkschaften machen dann wie auch immer ihre eigenen Demonstrationen. Da ist einmal die CGT, die treffen sich schon um 11.30 Uhr da in der Via Laietana, Plaza de l'Angel. Und die CNT, die machen auch in Poble-Sec mehrere Aktivitäten, unter anderem um 13 Uhr eine Demonstration, treffen sich am Parc de las Tres Chimeneas, das ist an der Avenida Paralel, Passage la Canadenca. Und, aber wo ich zum Beispiel hingehen werde, was ich sehr viel interessanter finde, ist nachmittags um 17 Uhr da an den Jardinets de Gracia, Diagonal, Paseo de Gracia, da wird aufgerufen zu einer Marcha Unitaria von einer Plattform Unitaria, die heißt Ara Nosaltres, also so ungefähr, jetzt sind wir dran. So ganz im Stil, die Krise sollen die Reichen zahlen und nicht wir. Also aufrufen tut so ein Zusammenschluss von vielen kleinen, diversen Gruppen, Plattformen, Assoziationen, die CUP, Revolta Global, Esquerra Anticapitalista und so weiter. Und es gibt aber ein für mich interessantes Novum. Man geht dann also von da oben, von der Diagonal, nicht runter wie immer in die Stadt, sondern diesmal geht's hoch, und zwar in die Viertel, wo die sogenannten besseren Leute wohnen, da oben zwischen der Via Augusta und Petralbes. Also das Lema ist gegen Prekarität, Ausbeutung, und der Aufruf geht an alle, die nicht mehr über die Runden kommen, die die Miete oder die Hypothek nicht mehr bezahlen können, die Heerscharen von Arbeitslosen oder die, die eine lächerliche Rente zu erwarten haben oder überhaupt keine mehr. An alle, die von den Kürzungen betroffen sind, jetzt hier im Gesundheitswesen, Erziehungswesen, Ärzte, Krankenschwestern, Patienten, Lehrer, Schüler, die Eltern der Schüler. Ein Aufruf an alle, denen die Zukunft geraubt wird, alle, die die Schnauze voll haben und nur noch eine Botschaft haben. Jetzt reicht's. Ne? Und also, warum geht es da rauf nach Petralbes und Sarriá? Weil sie eben dort wohnen, die Spekulanten, die Reichen, die Kriegsgewinnler hier bei diesem Krieg von oben gegen uns, gegen unten. Und man will ihnen sagen, aufgepasst, wir wissen, wo ihr wohnt, wo ihr eure Luxusautos geparkt habt. Wir wissen, dass wir arm sind, weil ihr reich seid. In Berlin wird eine 2. Mai-Demo ausgerufen. 2. Mai, warum das denn? Ja, eine Autorengruppe ruft zum Kampftag der Arbeitslosen auf am 2. Mai. Am Verkündigungsplatz betet eine Protestgruppe wieder die Arbeit. Seit 6 Jahren demonstriert eine kleine Menschentraube am 2. Mai in Berlin gegen den Zwang zur Lohnarbeit. Sie rufen zum gemeinsamen Protest wieder die Arbeit auf. Das sind Künstler, die lieber ihrem kreativen Schaffen nachgehen möchten, sind ebenso mit von der Partie, also Künstler wie Eltern, die sich ihren Kindern mehr verpflichtet fühlen als ihre Arbeit. Aber auch Menschen, die einfach nicht von der Lohnarbeit überzeugt sind, weil Maschinen das viel besser können und der Arbeitsmarkt nicht genug Platz biete, die fühlen sich in dieser Demo gut aufgehoben. Zynisch führt der Verkünder weiter aus. Hartz-IV-Empfänger feiern Orgien im Stil der spätrömischen Patrizier und speisen zum Frühstück Austern und Kammmuscheln. Mit provokanten Hedonistenschildern wie: Einen Tag im Leben als Heuschrecke mach ich. Urlaub für alle. Arbeit stinkt. Maschine arbeitet, ich genieße. Verkündet die gesellige Truppe ihren Unmut über die Leistungsgesellschaft. Sprechchöre jubeln den Protagonisten zu, lassen sich dann aber auch nicht aus der Ruhe bringen und ziehen ihr Programm nach Plan durch. Die Kundgebungen erinnern einerseits an hedonistische Veranstaltungen, andererseits weisen die Freizeitforderungen auch inhaltliche Berührungspunkte mit der anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands, APPD, auf. In ihrem Grundsatzprogramm verpflichtet sich die APPD allen gescheiterten Existenzen, fordert eine lustvolle Umgestaltung der Gesellschaft und tritt für das Recht auf Arbeitslosigkeit ein. Die Berliner Autorengruppe, die Surfpoeten, sind die Protagonisten des Geschehens. Ironischerweise kündigen sie die kleine Versammlung mit weniger als 500 Leuten auf ihrer Webseite als Großdemo an. Vom Sennefelder Platz bis zu den Schönhauser Allee-Arkaden und zurück planen die Autoren Spider und Arne die kleinen Protestreisen durch die Mitte Berlins. Schaue vertrauensvoll in die Zukunft. Wir haben hier ein kleines Video. Auf YouTube kann man das angucken. Tag der Arbeitslosen, 2. Mai 2010. Wir haben Zeit. Internationaler Kampf und Feiertag der Arbeitslosen gegen den Zwang zur Lohnarbeit. Man sieht hier eine kleine Truppe von jungen Leuten. Ohne Anstrengung und Leistung ließ die Südwesterwelle Anfang Februar verlautbaren: Wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spät römischer Dekadenz ein, ließ der FDP-Vorsitzende Anfang Februar gegenüber der Presse verlautbaren. Anlass für Westerwelles orale Ausfälle war die derzeitige Diskussion um die Höhe der Hartz-IV-Sätze. Westerwelles euphemistischer Gleichsetzung von Hartz-IV-Bezieherinnen und römischer Oberschicht lässt tief in die wahnverzerrte Vorstellung des FDP-Vorsitzenden blicken. Hartz-IV-Empfängerinnen veranstalten Orgien im Stil der spätrömischen Patrizier und speisen zum Frühstück Austern und Kammmuscheln. Ja! Dazu lassen sie sich Wein aus der Karaffe servieren. Jawohl. Diejenigen, die die Leistungsgesellschaft der Bürger mit Füßen treten, sollen sich entschuldigen. Schnauzt Westerwelle die Hartz-IV-Bezieherin an. Es ist die ideologische Munition, für diejenigen, die sich dazu berufen fühlen, den deutschen Volkskörper von Sozialschmarotzern zu säubern und in den Fußgängerzonen sogenannte Asoziale zusammenschlagen. Schenken Mensch der Heidmeier-Studie glauben, so scheint diese staatliche Saat der Konkurrenz zwischen Arbeitenden und Nichtarbeitenden aufzugehen. 60,8% der Befragten empören sich über angeblich faule Langzeitarbeitslose. Wenn es nach Westerwelle ginge, sollten die Hartz-IV-Sätze massiv abgesenkt werden, um den Einkommensabstand zwischen Löhnen und Sozialleistungen zu gewähren. Geplant ist derzeit die Einführung eines geringeren Hartz-IV-Basissatzes bis Ende des Jahres. Leistungsbezieherinnen sollen in noch prekärere Lebensverhältnisse gezwungen werden, um sie somit endlich aus der sogenannten sozialen Hängematte zu scheuchen. Die Annäherung von Hartz-IV und Gehältern ist weniger den zu hohen Sätzen für Erwerbslose geschuldet, als einem immer weiter absinkenden Lohngefälle. Es ist nur logisch, nicht arbeiten zu gehen, wenn Mensch fast genauso viel Gehalt bekommt wie eine Hartz-IV-Empfängerin. Für viele Menschen ist das mittlerweile Realität. Die Frage ist nur, in welche Arbeit sollen die 3,57 Millionen Arbeitslosen, da schwanken ja die Zahlen immer ein bisschen hierzulande, noch gezwängt werden. Dank fortschreitender Technisierung in den kapitalistischen Zentren der sogenannten Ersten Welt ist ein Großteil der Tätigkeiten überflüssig geworden, die früher mit viel Schweiß und Mühsal verrichtet wurden. Jene Einsicht, dass Arbeit für alle eben nicht drin ist, ist im Gegensatz zur Westerwelle nicht an allen Parlamentariern spurlos vorbeigegangen. Wenn der Pöbel schon faulenzt, so müsste man ihm wenigstens irgendeine Form von Nützlichkeit abbringen können. So schlug beispielsweise Henna Schmidt von der FDP Mitte im Dezember 2008 vor, Erwerbslose zum Fangen von Ratten einzusetzen. Politikerin Claudia Hämmerling, kluge Frau, ja, schlug hingegen vor, Hartz-IV-Empfängerinnen könnten zum Beispiel durch das Aufsammeln von Hundehaufen sich nützlich machen. Vielleicht, man will nicht zu viel versprechen, entsteht perspektivisch in diesem Bereich ein neuer Arbeitssektor. Hier können sich dann die gut ausgebildete, IHK-geprüfte Kackesammlerin nach Herzenslust in Konkurrenz setzen mit den ungelehrten und lohndrückenden Rattenjägerinnen. Jede Arbeit, so sinnlos sie auch sein mag, ist den Eliten recht, um das Hamsterrad der Arbeitswilligkeit und Selbstsanktionierung innerhalb der Bevölkerung am Laufen zu halten. Solange die Menschen als Arbeitsreservearmee bereitstehen, scheint alles in Ordnung. Westerwelle jedenfalls geißelte die Kritik an jenem Arbeitswahn als geistigen Sozialismus und stellte durchaus richtig fest, für viele Linke ist Leistung ja beinahe eine Form von Körperverletzung. Dem kann ich nur zustimmen, Arbeit ist und bleibt Körperverletzung. Mehr geistigen Sozialismus wagen. Danke. We'll be right back. Die Kolporteure aus Berlin. Der 2. Mai ist also angesagt, nicht der 1. Mai, meine Damen und Herren. Merken Sie sich das. Es geht auf das Recht, ohne Arbeit leben zu dürfen. Ja, das finde ich genau sehr wichtig. Ne? Heraus zum 1. Mai, natürlich, klar, aber auch am 2. Mai und auch am 3. und am 4. und am 11. Mai und am 15. Mai. Das ist, was passieren muss. Raus auf die Straße. Solange auf der Straße nichts passiert, werden sie uns immer weiter für dumm verkaufen. Ne? Und zum Hundekacke einsammeln einsetzen. Ja. Das ist wirklich wenn die spätrömische Dekadenz. Wenn die sogenannte Revolution im Internet stattfindet, das heißt, alle die Blogschreiber, alle Leserkommentare zu 100% dafür wären, aus dem Kapitalismus auszusteigen, dann würde sich natürlich nichts tun. Man muss raus auf die Straße, sonst ändert sich niemals etwas. Und Tunesien und Ägypten haben das zuletzt bewiesen. Erst dann müssen sie, die da oben sitzen, reagieren. Hier Spanien oder Deutschland, wie sie dann reagieren werden, das werden wir dann sehen, ob es dann klappt wie in Tunesien oder Ägypten oder ob sie im Plan Gaddafi dann die Polizei und das Militär gegen uns einsetzen. Das müssen wir aber versuchen, weil wenn wir es nicht versuchen, dann ist ja klar, wie es weitergeht. Die Krise, das müsste eigentlich korrekterweise heißen, die Krisen im Plural, weil keine von diesen Krisen der letzten Jahre, also jetzt mal abgesehen von der AKW und Atomenergie, keine dieser Krisen ist ja zu Ende. Ne? Und das hat angefangen mit den faulen Hypotheken, die Wirtschaftskrise, die Rezession, die Arbeitslosigkeit geht weiter rauf, Finanzkrise, Bankenkrise, die Staatsverschuldung. Keine dieser Krisen ist zu Ende. Ich würde sogar sagen, die Krise als Lebensform, die Krise als Existenzform. Da geht's hin. Und dann, weil wir hier in Spanien sind, mit einer sogenannten sozialistischen Regierung. Was hat er jetzt gemacht? Interessanterweise, er hat sich jetzt einen gewissen Herrn Boyer, Miguel Boyer, wiedergeholt, nachdem sein Vorgänger Felipe González schon mal auf diesen Menschen zurückgegriffen hat. Also der Ehemann da von Isabel Preisler, das ist die mit den 14 Bädern und Schlafzimmern und so. Dieser Boyer, der damals unter Felipe González der Superminister für Ökonomie war und den Mieterschutz abgeschafft hat mit seinem Gesetz, dann eigentlich die Grundlagen gelegt hat in 80er Jahren für die Immobilienkrise. Dann ist er weiß nicht mehr wann, ausgetreten, 1996 ist er dann endlich ausgetreten aus der Sozialistischen Partei. Und was hat er dann gemacht? Dann hat er das Wirtschaftskonzept der Partido Popular unterstützt, ne? War Mitglied bis zum Jahr 2002 von der FAES. Das ist diese Organisation von José María Aznar. Und da ist er, hat er angefangen bei denen zu arbeiten, für die FAES, also extremer rechter Think Tank. Und da ist er erst vor ein paar Monaten weggegangen von denen, ja. Und diesen Menschen holt Zapatero jetzt in seine Kommission, seine Beraterkommission für die Zukunft, wie es weitergehen soll, also die dann beraten soll, die Gewerkschaften, die Unternehmer, die Regierung selber, welche Maßnahmen zu treffen sind. Ja, guten Appetit, da kann man sich ja schon vorstellen, was auf uns zukommt. Klassenfreunde, sage ich da nur, Klassenbrüder, die sich gegenseitig die Jobs zuschanzen und natürlich auch die Einflusszonen sich gegenseitig abstecken. Doch ihre schwarzen Haare vor der Licht einzuhaarig nicht das, was er für sich ersann. Im Schatten der beschränkten Hand. Er mahnt mit falscher Zunge, das sieht ein deutscher Junge und stellt sie an. Io, el sobre viviente. Por supuesto lo sé. Tan solo la suerte ha hecho que yo sobreviviera a tantos amigos. Pero anoche en sueños oí que esos mismos amigos decían: los más fuertes sobreviven. Y me odié. Ich, der Überlebende. Ich weiß natürlich, einzig durch Glück habe ich so viele Freunde überlebt. Aber heute Nacht im Traum hörte ich diese Freunde von mir sagen: die Stärkeren überleben. Und ich hasste mich. Epitafio para M. De los tiburones logré escapar. Al tigre lo derribé a tiros. Los que me devoraron fueron los piojos. Epitaph für M. Den Haien entrann ich. Die Tiger erlegte ich. Aufgefressen wurde ich von den Wanzen. Es ist Rasenmäherzeit, der Sommer räkelt sich. Glück kommst in meinen Kopf geschneit, machst es dir gemütlich. Was ich längst vergessen glaubte, meldet sich ganz leicht. Stellt die reichlich angestaubte Lok zurück aufs Gleis. Eifrig zieht sie die Erinnerung nach. Sag mal, Werner, letzte Woche habe ich überraschenderweise Programm gemacht. Ich habe mich im letzten Moment entschieden, hier eine Sendung zu basteln. Was hast du eigentlich gemacht am San Jordi-Tag? Hast du fleißig Bücher geschenkt bekommen? Rosen verschenkt? Nee, weder Bücher noch Rosen. Meine Konsumfeindlichkeit geht inzwischen so weit, dass auch das nicht mehr in Frage kommt. Aber das Barca-Spiel hast du gesehen? Das ist doch natürlich... Das ist kein Konsum? Nein, das ist... Pflicht. Disfrute total, Barca zu gucken. Gut, aber du weißt ja, Barca hat ja nur durch Betrug und bösartige Weltintrigen, ja, durch die UNESCO, UEFA und durch die Bestechung von Tausenden von Menschen diesen fürchterlichen Titel der Champions League bekommen, den sie gar nicht verdienen, weil sie so einen schlechten Fußball spielen. Das sieht jeder, wenn man Barca-Fußball spielen sieht, dann weiß man, die können doch gar nichts. Das ist doch alles gekauft und betrogen. Ja, also du siehst das doch auch so, oder? Ja, die Pressekonferenz von Mourinho, die war fast so lustig wie das Spiel, obwohl das Spiel selber war ja weniger lustig, es war eigentlich ein hässliches Foul. Hässliches Spiel mit so vielen Fouls, wollte ich sagen. Aber Mourinho hat sich wieder selbst übertroffen in der Pressekonferenz. Also das hat Spaß gemacht, habe ich mir extra ganz angeguckt. Ja, mal gucken, wie das Rückspiel sein wird. Aber wir können sagen, Barca ist durch. Unsere Niemandslandzeit geht schon langsam aufs Ende zu. Ein Lied von einer Dame, die heißt Wie Du. Die Frau heißt P. Werner. Die heißt also mit Nachnamen Werner, du heißt mit Vornamen Werner. Ich habe sie entdeckt auf YouTube, P. Werner. Sie macht wirklich wunderschöne, sagen wir mal, gepflegten Big Band Pop auch zum Teil. Wir hatten vorhin eingangs das wunderschöne Lied Nur ein halber Mond von Frau P. Werner, wo auch unser Niemandsland gelobt wird. Ich würde gerne noch ein Lied dieser Dame spielen, und zwar Der Mond in ihren Augen, Frau P. Werner. In festen Händen, ertrauerte in eigenen Wänden, sieht mir, das soll verflixt sein, oder sagt man das nur? Die Zeit ein aus der Spur. Ungeahnt, ungeplant, was sich dann Wege bahnt. Da war der Mond in ihren Augen, da war ihr Bernstein. Mond in ihren Augen und kein Weg zurück. Da war der Mond in ihren Augen, da war ihr Honigblick, da war Gold in ihren Augen und dein Gold. In festen Händen, unter Verdacht, an allem Enden, Feuer entfacht, außer Gefahr sein, das wünsch ich mir. Lass uns ein Paar sein, nicht nur auf dem Papier. Ungeahnt, unbekannt, was dein Herz übermannt. der Mond in ihren Augen und kein Weg zu. Da war der Mond in ihren Augen, da war ihr Honigblick, da war Gold in ihren. Ausgang des heutigen Niemandslandes, ein paar Musik-Kulturnotizen am heutigen 30. April 2011. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine Freistimme in einer wenig freien Welt. Wir senden wie immer direkt von hier, von der Plaza Real. Frauenfußball. 2011 ist das Jahr der Frauenfußball-WM. Die findet in Deutschland statt. Der Countdown zum Sportereignis des Jahres läuft. Vom 26. Juni bis zum 17. Juli richtet Deutschland die FIFA Frauenfußball-WM 2011 aus und freut sich auf ein großes Sportfest mit begeisterten Fans aus der ganzen Welt. Fans und Faninnen. Tolle Atmosphäre und spannende Spiele sollen gezeigt werden. Wir wissen ja, nach dem großen Super-Super Wir sind Deutschland-Erfolg 2006 sollen die Frauen das jetzt wiederholen. Unter dem WM-Slogan 2011 von seiner schönsten Seite spielen die 16 besten Frauen-Nationalmannschaften um die WM bzw. um den WM-Pokal. Die deutschen Frauen, eines der international erfolgreichsten Teams, gehen als amtierende Weltmeisterinnen in das Turnier, das in 9 deutschen Städten ausgetragen wird. Beim Projekt Titelverteidigung trifft die Mannschaft um die dreimalige Weltfußballerin und deutsche Rekordnationalspielerin Birgit Prinz im Eröffnungsspiel im Berliner Olympiastadion auf Kanada. Weitere Gruppengegnerinnen sind Nigeria und Frankreich. Gastgeber Deutschland träumt nach der stimmungsvollen Männer-WM 2006 natürlich von einem erneuten Sommermärchen und hofft auf den 3. WM-Titel seiner Fußballfrauen. Mehr Informationen unter www.fifa.com/Women's World Cup. Bist du Fußballfan, Werner? Interessierst du dich auch für Frauenfußball oder interessierst du dich nur für Männerfußball? Muss ich zugeben, bis jetzt nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, wer weiß. Barca hat, glaube ich, auch eine Frauenmannschaft, ne? Aber die spielen dann dort nicht. Ne? Barca? Barca kann da nicht spielen. Das sind ja die nationalen Teams. Naja, Nationalgeschichten ist immer scheiße. Also Nationalelf, ob Männer oder Frauen, interessiert mich nicht. Frauenfußball-WM in Deutschland 2011, das Großereignis für alle Fans des guten Fußballs. Der deutschsprachige Pop hat ein Problem. Die Sprache. Die Künstler denken international, sie fühlen international, aber wenn sie die Stimme erheben, kommt fast immer Provinz heraus. Egal, ob auf Deutsch oder auf Englisch gesungen wird. Das sagt zumindest ein Autor im Spiegel über die deutsche Popmusik. Deshalb ist die österreichische Band Japanik so einzigartig, deren neues Album mit dem kryptischen Titel DMD Kiu Littetet gerade erschienen ist. Ihr Sänger heißt Andreas Spechtel und der hat ein ganz eigenes Idiom erfunden. Er wechselt vom Deutschen ins Englische und wieder zurück. Das machen viele Leute auch, das macht die Werbung auch, das hört man jeden Tag in den Medien. Beides deutlich, aber österreichisch imprägniert, mit österreichischem Akzent. Das ergibt eine Kunstsprache, die gleichzeitig universell ist und doch unverkennbar seine eigene. So hat es auch der große österreichische Popstar Falco schon gemacht, wobei dessen Sprachgestus sein weltbürgerliches Jet-Set-Image betonte. Davon sind Japanik weit entfernt, auch wenn das Titelstück ihrer Platte eine Falco-Hommage ist. Japanik, die sind sperrig, melancholisch und manchmal verzweifelt. Sie singen darüber, die Wohnung am liebsten gar nicht zu verlassen und verschiedene andere Dinge, die auch rund ums Geld kreisen. Vergessen wir nicht, ihr erstes Album heißt Keine Angst. Ohne Geld, kein Geld, ohne Angst. Der Albumtitel ist die Abkürzung für die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben ist die Traurigkeit. Berühmt wird man so nicht, aber eine der besten deutschsprachigen Platten seit langem ist DMD QLIDT. Dann doch geworden und, oder vielleicht auch, oder vielleicht trotzdem, oder vielleicht deshalb, weil sie zum Teil auf Englisch ist. Ich hab geschaut und ich hab gesehen, dass sich hier viele, viele Welten drehen. Ich hab gegessen und ich bin geplatzt. Ich hab den Dreck vom Gold gekratzt. Und zack und schlag. WDR 2 Radio zum Mitnehmen. Kabarett. Jetzt sagen Sie nicht, ich werde Dienstag. So schnell kann es gehen. Noch vor ein paar Tagen war unsere größte Sorge, ob die Motoren deutscher Autos den neuen Biosprit E10 vertragen, der so verdächtig nach E605 klingt. Standhaft weigert sich der Wutbürger, den ethanolhaltigen Sprit zu kaufen. Nach Meinung des deutschen Autofahrers gehört Alkohol nicht in den Tank, sondern in den Fahrer. Dort ist er zwar auch eine Gefahr für den Motor, aber nur in Form eines beherrschbaren Restrisikos. Die andere Hälfte unserer Sorgen galt den furchtbaren volkswirtschaftlichen Schäden, die ein längerer Streik der Lokführer mit sich bringen würde, von den unerträglichen Behinderungen für die Reisenden mal ganz abgesehen. Schon der Lokführerstreik am Donnerstag strapazierte die Nerven der Bevölkerung aufs Äußerste. Und wie immer, wenn die Lage ganz dramatisch ist, gab es zunächst keine exakten Opferzahlen. Ich durfte einem Radioreporter lauschen, der aufgeregt berichtete, am Streiktag seien 80% der Züge ausgefallen, in Köln sogar jeder zweite. Die schwarz-gelbe Koalition frohlockte über die Lokführer als neue Buhmänner der Nation und wähnte sich nach der geräuschlosen und schnellen Regierungsumbildung über den Guttenberg. Der neue Innenminister Friedrich hatte neben den Lokführern noch schnell sehr elegant den Islam als größte Bedrohung unserer Kultur in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. Und dann bebt auf der anderen Seite der Welt mal ganz kurz die Erde und nichts ist mehr so, wie es nie war. In hektischen Diskussionsrunden stellt die Regierung fest, dass die Laufzeitverkürzung des Dr. AD nicht ausreicht, um die nächsten Wahlen zu gewinnen. Auch die Laufzeitverlängerung der deutschen Altschrottmeiler muss ausgesetzt werden. Zumindest so lange, bis sich die größte Aufregung gelegt hat. Nachdem feststeht, dass es wenig nützt, wenn Kernkraftwerke einem Erdbeben standhalten können, wenn anschließend die Kühlung ausfällt, kommt es zu einer verblüffenden Neubewertung des sogenannten Restrisikos. Den Meinungsgöttern des Landes dämmert plötzlich, es geht nicht darum, ob eine Kernschmelze zu 99,5 oder zu 99,8% ausgeschlossen werden kann, sondern darum, ob sie prinzipiell möglich ist. Spannend bleibt die Frage, wie lange die drohende Strahlenwolke aus Japan alle anderen Themen verdeckt. Als erstes hat sie ja die libyschen Freiheitskämpfer geschluckt. Von denen sieht und hört man nur noch wenig. Und die nimmermüden Karl-Theodor-Fans, die hört man seufzen. Wäre das Erdbeben in Japan vor 2 Wochen passiert, dann wäre unser Retter des Abendlandes mit einem blaublütigen Auge davongekommen. Jo, das war das Neueste von Volker Pispers. Werner, wir sagen tschüss, adio, adios. Tschüss, heraus zum 1. Mai morgen, weil wenn wir nicht eingreifen, dann geht's immer so weiter. Und eine Geschichte will ich noch kurz erinnern, wie ich hier ankam in Barcelona vor vielen, vielen Jahren, da gab es damals im Durchschnitt 1,6 Banküberfälle pro Tag. Und das hat ja eine lange Zeit im Tradition im Kapitalismus. Banküberfälle haben schon als junge Leute Stalin gemacht oder auch Doruti, ne, oder andere anständige Leute. Aber was halt heute stattfindet, ist, dass die Banken jeden Tag die ganze Bevölkerung überfallen. Ne? Und damit muss Schluss sein. Dann tschüss und alles Gute. Die heutige Niemandsland-Sendung wird wie immer wiederholt. Am kommenden Donnerstag, Donnerstagnacht von Donnerstag auf Freitag und am kommenden Freitag, Nachmittag von 16 bis 18 Uhr und auch im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Agur, yo, haltet die Ohren steif. Tschüss.